Der Orient ist das Vaterland meiner Imagination. Wohlan, folgen wir während der nächsten 2 Stunden dieser Imagination, die sich ihre speziellen Orte geschaffen hat, an denen sich die Fantasie entzündet. Betreten wir also die Moschee, in der sich islamischer Glaube, arabische Kunst und Kampflust verdichten zu einem Tableau des Prächtigen und zugleich barbarisch Grausamen, vor dem Europa bis ins 17. Jahrhundert erzitterte. Lassen wir uns auf dem Bazar treiben, jenem Sinnbild des Üppigen, Luxuriösen und Märchenhaften. Dringen wir ein in die abgeschlossenen Bezirke des Harems, mit seinen Versprechen von erotischer Ausschweifung, gepaart mit sinnlichem Genuss aller Art und paradiesischer Trägheit. Sinnieren wir zu guter Letzt mit dem einsamen Forschungsreisenden über die Traurigkeit des Reisens und über die unauflösbare Spannung zwischen Eigenem und Fremdem. Wir werden dabei einiges über die Faszination des Orients erfahren und sehr viel über uns, über unsere sehnsuchtsvolle westliche Fantasie. Assalam alaikum. Sei Allah mit uns. In der Mitte, dem Mihrab gegenüber, ist eine große Kuppel. Und der Hof wurde von Portiken umgeben, welche oben mit hohen Bogen versehen sind. Die ganze Moschee wurde darauf mit weißem Marmor gepflastert und ihre Wände bis zur doppelten Manneshöhe mit Marmormosaik bekleidet. Dann bis zur Decke mit bunten Goldgrundmosaiken mit Abbildungen von Bäumen und Städten mit Inschriften. Alles von hervorragender Schönheit, Feinheit und Eleganz in der Ausführung. Keine Baumart und kein Land sind bekannt, die nicht an diesen Wänden vertreten sind. Die Kapitelle der Kolonnen sind vergoldet. Die Arkaden sind alle mit Mosaiken inkrustiert und alle den Hof umgebenden Säulen bestehen aus weißem Marmor. Die Mauern ringsum, die Arkaden und ihre Bogen haben Gemälde und Arabesken. Die Oberbauten und Dächer sind alle mit Bleisprossen eingefasst und die Zinnen der Mauern sind an beiden Seiten mit Mosaiken geschmückt. Auf der rechten Seite des Hofes befindet sich das auf 8 Säulen ruhende Schatzhaus, dessen Wände mit Mosaiken inkrustiert sind. So beschreibt der arabische Geograf Al-Muqaddasi im Jahr 895 die Umayyaden-Moschee in Damaskus, eine der schönsten Moscheen der islamischen Welt. Errichtet anno 709 anstelle der Johanneskirche, dem Heiligtum der syrischen Christen. Eine übrigens nicht ungewöhnliche Umfunktionierung, die im 15. Jahrhundert auch die Hagia Sophia in Konstantinopel erfuhr. Die Moschee ist im Vergleich zur christlichen Kirche kein geweihtes Gotteshaus, wo sich auf Altären göttliche Wunder und Wandlungen vollziehen. Die Moschee ist ein Versammlungsort, ein Ort mit durchaus sozialen Funktionen. Hier werden nach dem Freitagsgebet Hungrige und Durstige gesättigt und gestillt. Die Brunnen dienen den rituell vorgeschriebenen Waschungen und erfüllen damit zugleich die hygienischen Bedürfnisse der Ärmsten. Noch heute gehört zu einem intakten arabischen Stadtteil ein öffentlicher Backofen, ein Abwassernetz, eine eigene Quelle oder ein Brunnen und eine eigene Moschee. Die Moscheen sind nicht mit Bildern, Reliquien oder Heiligenstatuen geschmückt. Stattdessen zieren sie Wandornamente von abstrakter mathematischer Gestalt, Schriftzüge und Arabesken. Dabei verbietet das so oft falsch ausgelegte Bilderverbot des Islam keineswegs die Abbildung von Lebendigen. Nur, was soll man von einem Gott abbilden, um den sich keine Geschichten und Legenden spinnen, ein Gott, der nie in einem Sohn Fleisch wurde und von dem keine Wunderheilungen, Familiengeschichten, Lieblingsjünger oder sonstiges Persönliche überliefert ist? Allah ist ein reines Geisteswesen, unermesslich, unvorstellbar, unkörperlich. Allah ist so abstrakt wie die Arabeske. Islamische Religion und Kunstproduktion entsprechen sich. Die Bibel besteht aus Erzählungen voller Aktion und Dramatik. Der Koran besteht aus Gesetzen, Gebeten und Belehrungen. Der Islam nimmt nicht für sich in Anspruch, eine Religion der Liebe zu sein wie das Christentum. Doch in seiner einfachen und verbindlichen Regelung des Lebens nimmt er die Gläubigen strenger in die soziale Pflicht als das Christentum durch sein allgemeines »Liebe deine Nächsten wie dich selbst«. 5 Pfeiler des Glaubens nennt der Katechismus des Islam. Die strenge Einhaltung des Fastenmonats Ramadan, das Geben von Almosen, die Pilgerfahrt nach Mekka, wenn man gesundheitlich und finanziell dazu imstande ist, die Pflicht zum fünfmaligen Gebet an jedem Tag und der Glaube an Gott. Allahu Akbar, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Verkünder.